Ars Eternitas. Gehen wir dahin, ja das wär doch was. Kommt herein, tretet ein. Möchtest du ein Teil dieses Spiels sein? Manege frei, das Spiel beginnt. Und du weißt, das Böse gewinnt. Der Direktor führt uns durch den Zirkus. Du hast schon Angst, doch es ist noch nicht hier Schluss. Zirkus des Grauens, nicht so schwache Nerven sind ihr an, wo auch Mädchen besessen werden. Freddy Krüger und der Feuerspucker sind für uns echte Hingucker. Zirkus des Grauens, liebst du Dämonen, Zombies, Freaks, fuck deine Hormone. Reizt es dich, Horror Clowns anzusehen? Schau doch hin, sieh nicht weg bei Mr. Extreme. Zirkus des Grauens, und du sie anschauen. Fürsten der Finsternis, Teufel, kein Hindernis. Freddy Krüger, Mr. Extreme, besessene Mädchen sind schön anzusehen. Liebst du das Gruseln, erkennst du es woran? Vielleicht helfen dir Attila und Soran. Ihr makaberes Unwesen treiben sie. Sie lieben die Hölle und leiden nie. Etwas Neues kommt auf dich zu. Schaust dir an, du vergisst deine Angst im Nu. Und du bist schweben in der Luft. Und du riechst den Duft einer Gruft. Horror, Zirkus, Hölle, Angst. Schau doch weg, wenn du nicht mehr kannst. Doch du weißt ganz genau, dir wird es gefallen. Zirkus Aros, wir füllen die Hallen. Zirkus Aros, herzlich willkommen, setz dich hin. Und du bist benommen, eine Show, die ihr noch nie gesehen habt. Für das besessene Mädchen bleibt das Folterrad. Zirkus